Was meinst du, Bruder?« fragte Dunja. »Ich meine, dass er einen sehr guten Gedanken hat«, antwortete er. »Selbstverständlich braucht man nicht gleich von der Gründung eines Verlags zu träumen, aber 5 oder 6 Bücher kann man zweifellos mit Gewinn herausbringen. Ich kenne auch selbst ein Werk, das unbedingt Erfolg haben würde. Und dass er die Sache leiten könnte, daran gibt es keinen Zweifel. Er versteht etwas davon. Übrigens habt ihr ja noch Zeit, euch zu besprechen.« »Hurra!« rief Rasumichin. »Jetzt warten Sie. Hier im selben Haus und bei denselben Wirtsleuten ist eine Wohnung frei. Sie ist ganz separat, hat mit diesen Pensionsräumen keine Verbindung und besteht aus 3 möblierten Zimmern. Der Preis ist gering. Die können Sie fürs Erste nehmen. Die Uhr will ich morgen für Sie versetzen und Ihnen das Geld bringen, und das Weitere wird sich finden. Die Hauptsache aber ist, dass Sie alle 3 zusammenleben können, auch Rodja mit Ihnen.« »Wo willst du denn hin, Rodja?« »Wie, Rodja? Gehst du schon fort?« fragte Pulcheria Alexandrowna richtig erschrocken. »In solch einem Augenblick?« rief Rasumichin. Dunja blickte den Bruder mit misstrauischer Verwunderung an. Er hielt die Mütze in der Hand und schickte sich an, wegzugehen. »Ihr tut ja so, als ob ihr mich beerdigen oder auf ewig Abschied nehmen müsstet«, sagte er eigentümlich. Es war, als wollte er lächeln, aber dieses Lächeln gelang ihm schlecht. »Wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch wirklich zum letzten Mal«, fügte er unvermutet hinzu. Er wollte es bloß denken, doch die Worte sprachen sich irgendwie von selbst aus. »Um Gottes Willen, was ist mit dir?« fragte die Mutter angstvoll. »Wohin gehst du?« »Rodja?« Dunjas Frage klang irgendwie sonderbar. »Ja, nur so. Es ist dringend«, antwortete er unklar, als sei er im Zweifel, was er sagen wollte. Aber in seinem bleichen Gesicht drückte sich eine gewisse herbe Entschlossenheit aus. »Ich wollte sagen, als ich hierher kam, ich wollte Ihnen, Mama, und dir, Dunja, sagen, dass es besser ist, wenn wir uns für eine Zeit lang trennen. Ich fühle mich nicht wohl. Ich bin unruhig. Ich werde später wiederkommen. Ich werde von selbst kommen, wenn es möglich sein wird. Ich vergesse euch nicht und liebe euch. Doch lasst mich allein. Ich habe es so beschlossen, schon früher. Ich habe es fest beschlossen. Was mir auch geschieht, ob ich zugrunde gehe oder nicht, ich will allein sein. Vergesst mich ganz und gar. Es ist so am besten. Erkundigt euch auch nicht nach mir. Wenn es nötig sein wird, komme ich von selbst oder ich rufe euch. Vielleicht wird alles neu erstehen. Jetzt aber, wenn ihr mich liebt, verzichtet auf mich. Sonst müsste ich euch hassen. Ich fühle es. Lebt wohl.« »Mein Gott«, stammelte Pulcheria Alexandrowna.